Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Du, Bianca, Marie hat doch am Samstag Geburtstag. Kaufen wir ihr ein Geschenk zusammen? Ja, warum nicht? Vielleicht eine Tasche? Marie hat viele Taschen. Oder lieber eine Halskette? Was meinst du? Ich weiß nicht. Noch eine Tasche? Noch eine Halskette? Schau hier. Dieses Buch gefällt ihr bestimmt auch. Schnelles und einfaches Kochen. Ein Kochbuch? Ja, Kochen ist doch ihr Hobby. Okay, wenn es so ist, dann kaufen wir ihr das Kochbuch.